Swiftneck. Yeah. Ich liebe Reime und ich liebe die Musik. Und es macht mir Spaß aufzuschreiben, was mir auf dem Herzen liegt. Vielleicht klingt es wie ein heilloses Durcheinander. Du verstehst kein Wort, siehst kein Sinn, bei dir klingt es eleganter. Aber jeder drückt sich anders aus und ich halt so. Selbstverwirklichung, keine Anerkennung und kein Lob. Ja, der Weg ist das Ziel. Und ich bin angekommen. Oldschool Rap, wie die Fantastischen Vier, ein fettes Boot oder so. Und vergleich das mit mir. Oder nimm keine Ahnung was, ich versuche mich nicht zu integrieren. Aber das Normale, dieser Rap wird jeder nur am kritisieren. Inklusion ist fehlgeschlagen, ihr braucht mir nicht zu sagen, dass ich kein Fülle, keine Punchlines oder sonst was übrig habe. Denn ich rappe nicht, sind nur meine Gedichte und Gedanken, die lustigerweise ganz harmonisch zum Tag der Hintergrund plötzlich passen. Hast du es immer noch nicht gecheckt? Wo warst du die letzte halbe Stunde? Ich bin wie ein Joint, ich gehe immer meine Runde. Doch ich inhaliere Wörter und philosophiere über die Welt. Wir sind alle Werte, auch wenn ich hier genug Geld erhält. Ich hoffe, es gefiel dir. Das war too deep for you. Ich liebe diesen Beat. Das war too deep for you. Hip-Hop-Beats langweilen mich. Wie kann man auf 90 BPM abgehen? Ich will abgehen, nicht ableben. Wir starten ins Nachtleben. Bam! Und wir tanzen so, als gäbe es kein Morgen. Ein der nächstbesten Leben. Uns verborgen wir unsere Sorgen. Ich wach sind wirklich Schwachsinn oder eine Höheform des Glücks. Bestimmt mit meinem Club. Geh ich gebe die Vergangenheit zurück, was mich erwartet. Ist jedem schon bewusst gewusst, wie es das wäre, sehen und wäre kein kleiner Verlust. Ohne Frust besinne ich mich auf die guten alten Tage, auf die Zeitung, auf die Kleidung, auf die Frage von den Jahren, die vor uns waren, vor uns kamen. Und die vor uns liegen, sie liebten das Verbiegen von Verschiebten, die blieben im System. Und wahrscheinlich würde es immer so weitergehen. Doch ich geh meinen Weg und bleibe nicht stehen. Ich liebe Reime und ich liebe die Musik. Und es macht mir Spaß aufzuschreiben, was mir auf dem Herzen liegt. Vielleicht klingt es wie ein heilloses Durcheinander. Du verstehst kein Wort, siehst kein Sinn, bei dir klingt es eleganter. Aber jeder drückt sich anders aus und ich halt so. Selbstverwirklichung, keine Anerkennung und kein Lob. Der Weg ist das Ziel, yeah. Und ich bin angekommen. Yeah. Das war Swiftneck. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, meine Damen und Herren. Und ich hoffe, es hat auch dir gefallen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht hört man sich ja mal wieder. Ja. Swiftneck. Danke an Numo für diese absolut geilen Beat. Das war's. Macht's gut.